Kapitel 1 Siegfrieds erste Abenteuer. Siegfrieds Vater ist König in Xanten am Rhein. Siegfried ist ein schöner junger Mann, blond und athletisch. Seine Eltern lieben Siegfried sehr. Er hat die besten Lehrer, die besten Pferde, die besten Waffen. Aber er bleibt nicht gern zu Hause. »Ich bin kein Kind mehr«, sagt er, »ich will ein Ritter werden.« Immer wieder reitet er allein von zu Hause fort. Eines Tages sieht er an einem Berg viele Leute. Siegfried kennt sie nicht. »Hey, du, bist du nicht Siegfried aus Xanten?« ruft ein junger Mann. »Kannst du zwei Königssöhnen helfen?« »Warum nicht?« antwortet Siegfried. »Wir sind Schildung und Nibelung. Siehst du den Schatz hier?« »Vor ihnen liegen Gold, Edelsteine, goldene Vasen.« »Das ist unser Schatz, der Schatz der Nibelungen. Wir möchten ihn teilen, aber wir wissen nicht, wie. Kannst du das für uns machen?« »Ach nein«, sagt Siegfried, »das ist nichts für mich. Am Ende gibt es nur Streit.« »Hilf uns bitte. Wir geben dir das Schwert Balmung zum Lohn.« Das Schwert ist wirklich sehr schön. Siegfried nimmt es in die Hand. Also gut. Er teilt den Schatz Stück für Stück. Gebe ich einem die goldene Vase, sagt Siegfried, gebe ich dem anderen einen Diamanten? Nibelung sagt nichts, aber Schildung sieht ihn kritisch an. Zwei goldene Vasen für einen Diamanten? Jetzt sagt Schildung nichts, aber Nibelung wird böse. »Es geht nicht«, sagt Siegfried, »ich kann euren Schatz nicht teilen.« »Ach, das kannst du nicht? Dann helfen wir dir.« Sie rufen ihre Leute. Es müssen 700 Mann sein. Es sind auch 12 Riesen dabei, aber Siegfried hat Balmung in der Hand. »Kommt nur«, ruft er. Er schlägt um sich. Am Ende steht er allein da. Alle anderen sind tot, auch Nibelung und Schildung. Da fühlt er einen Schlag ans Bein. Siegfried sieht sich um. Es ist niemand da. »Hallo«, ruft er. Dann bekommt er noch einen Schlag. Er muss etwas tun. Da muss jemand sein, aber er kann niemanden sehen. Siegfried schlägt mit dem Schwert um sich. »Aua«, ruft da jemand. Siegfried nimmt auch die freie Hand zu Hilfe. »Was ist das?« Er hat etwas in der Hand. Einen Mantel. Und jetzt sieht er vor sich einen Mann stehen. Einen sehr kleinen Mann. »Guten Tag«, sagt er. »Ich bin Alberich. Nibelung und Schildung, meine Herren, sind tot. Jetzt seid ihr mein Herr. Auch der Schatz ist jetzt eurer.« »Und das?«, fragt Siegfried und zeigt auf den Mantel in seiner Hand. »Ist ein Tarnmantel?« »Bravo«, antwortet Alberich. »Wer diesen Mantel trägt, den kann man nicht sehen. Was soll ich jetzt tun?« »Ich kann den Schatz nicht mitnehmen, brauche ihn auch im Moment nicht.« »Ich kann ihn wieder in den Berg bringen und dort aufpassen, wie ich es schon seit vielen hundert Jahren tue. Im Berg schlafen auch 1000 Ritter. Die könnt ihr später einmal holen.« »Gut«, sagt Siegfried. »Nur den Tarnmantel nimmt er mit.« Er reitet nach Hause zurück. Er ist jetzt reich. Es gibt viele Wälder in der Nähe von Xanten. Oft sind sie sehr groß. Man trifft dort keinen Menschen. Siegfried reitet durch einen dieser Wälder. Er hört etwas fauchen. Es muss ein sehr großes Tier sein. Aber was? Er steigt von seinem Pferd und bindet es an einen Baum. Langsam geht er weiter, sein Schwert in der Hand. Da hört er es wieder. An einem kleinen See sieht er es. Es ist ein großer Drache. Der Drache kommt näher. Siegfried wartet. Im letzten Moment springt er vor und schlägt mit dem Schwert auf den Drachen ein. Kling! Nichts. Das Tier hat einen harten Panzer. Schnell springt Siegfried zurück, läuft dann um das Tier herum, springt auf seinen Rücken. Da oben, am Nacken, muss der Panzer dünner sein. Ein Schlag. Blut kommt aus dem Nacken des Drachen. Viel Blut. Immer mehr. Langsam geht der Drache zu Boden. Er macht die Augen zu. Er faucht nicht mehr. Das Tier ist tot. Müde setzt sich Siegfried an den See. Das Blut des Drachen läuft in den See. Moment mal, denkt Siegfried. Es gibt da doch eine alte Sage. Er zieht sich aus und geht in den See. Er schwimmt in dem Blut, taucht auch mit dem Kopf unter. Das Blut, weiß er, bildet einen harten Panzer. Kein Schwert kommt dadurch. Zu spät sieht er das kleine grüne Blatt auf seiner Schulter. An der Schulter ist der Panzer nicht komplett. Egal, denkt Siegfried und reitet nach Hause. Eines Tages kommt sein Vater zu ihm. Ich höre, du hast alles gelernt, was ein Ritter können muss. Ich glaube, es ist Zeit. Wir wollen dich zum Ritter machen. Es gibt ein großes Fest. Aus vielen Ländern kommen Ritter nach Xanten. Und natürlich gibt es auch ein großes Turnier. Nach dem Turnier geht Siegfried zusammen mit anderen jungen Männern in die Kathedrale. Bei einer großen Zeremonie vor vielen Leuten gibt ihnen der König ihre Schwerter. Das ist ein großer Moment im Leben eines Mannes. Jetzt ist er frei, ein Ritter. Die anderen jungen Ritter bekommen Land vom König. So werden sie Siegfrieds Vasallen. Vielen schenkt Siegfrieds Mutter Gold. Großzügigkeit ist wichtig. Im ganzen Land spricht man von dem Fest, den schönen Rittern, dem Reichtum und der Großzügigkeit des Königs.